Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten News-Podcast in diesem Jahr 2013 schon. Heute geht es mal wieder um die News aus dem vergangenen Monat, also dem Februar 2013, der ja bekanntlich ein wenig kürzer war als die anderen Monate in diesem Jahr und auch in allen kommenden Jahren wird das noch so sein. Heute mal wieder die News, wie ich schon sagte, und mit dabei ist auch Marcel. Seid gegrüßt. Dann Clemens. Seid gegrüßt. Und zu guter Letzt begrüße ich noch den Stargast für heute, das ist Kevin. Hallöchen, ich bin wieder da. Gut, dann wollen wir mal, wie bekannt, zuerst auf den Anime in Deutschland eingehen, bevor wir danach mit dem Manga in Deutschland weitermachen. Dann kommen wir zum Anime in Japan und danach zum Manga in Japan. Und dann fangen wir mal direkt an mit dem Anime in Deutschland. Da ist ja im letzten Monat einiges passiert. Und wir beginnen mal ganz harmlos, möchte ich mal sagen, mit dem Januar für Viva, der dort relativ stark war. Und besonders auch wurde da Detective Conan hervorgehoben, nicht wahr, Kevin? Ja, genau so sieht's aus. Nämlich hat Viva eine Pressemitteilung herausgegeben. Und also viel Eigenlob gefunden, ganz üblich für Pressemitteilungen. Also, was aber weniger üblich war, dass auch ein Anime gelobt wurde. Und dieser Anime war nicht One Piece, es war Detective Conan, der unter anderem für einen starken Januar mitverantwortlich gemacht worden ist. Ja, sehr, sehr schön, finde ich. Und vor allem auch, dass One Piece nicht erwähnt wurde, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, da ja One Piece schon Ewigkeiten dort läuft und eigentlich auch recht gute Quoten beschert. Aber umso erfreulicher natürlich, dass Conan genannt wird. Ja, dann schwenken wir mal rüber. Ich würde sagen, gleich mal zu den, wir haben ja zwei große News für heute, würde ich mal so sagen. Zum Ende der Ära, RTL 2 und Anime gehen ab sofort getrennte Wege oder mehr oder weniger. Ja, wie ihr vielleicht wisst, hatte RTL 2 ja früher, ganz, ganz früher, die älteren Leute unter euch werden sich noch dran erinnern. Als die Welt noch schön war. Da liefen doch tatsächlich mal so Serien wie Detective Conan, One Piece, Dragon Ball, Sailor Moon und so weiter. Ranma ein Half. Genau. Janty Kamikaze, Steven. Ja, willst du alle noch nennen? Yu-Gi-Oh! Und so weiter und so fort. Ja. Liefen, und Pokémon natürlich nicht zu vergessen. Pokémon, ey, wir haben das Wichtigste vergessen. Digimon, Digimon, ja. Beyblade. Monster Rancher. Ja, Duel Masters, ach, jetzt wird's ein bisschen spezieller. Die Serien liefen noch unter der Woche, direkt nach der Schule, wie sich einige von euch sicherlich erinnern dürften. Aber die wurden dann ja vor ein bis zwei Jahren auf den Sonntag verschoben. Ganz früh morgens lief da jetzt immer Anime. Und jetzt hatte tolle RTL... Idee, also klasse. Jetzt hatte RTL 2 angekündigt, keine Anime-Serie mehr im TV ausstrahlen zu wollen. Und das natürlich ein... ja, ziemlich überraschender Schritt fand ich eigentlich. Also ich dachte eigentlich, die werden am Sonntag dort, das würden das längerfristig fahren wollen. Und ich war, ehrlich gesagt, überrascht. Aber ich find's auch schön, dass man dem Ganzen jetzt noch so ein Ende bereitet und nicht einfach da irgendwie das raushaut. Und dann ist auf, also plötzlich raushaut, ganz plötzlich raushaut. Ganz und das jetzt noch ein bisschen ausklingen lässt sozusagen. Vielleicht wäre es noch schöner gewesen, wenn man einen Themenabend oder so gemacht hätte. Vielleicht oder so eine Themenwoche Anime, Mensch, wo man dann sagt, gut, wir haben die schöne Zeit gehabt, wir lassen nochmal alles Revue passieren und dann schauen wir mal. Und dann ist jetzt endgültig Schluss mit allem und wir bedanken uns bei allen Fans. Ich schätze mal jetzt, das Aktuelle, ja, dass es, die Anime gestrichen wurden, lag wahrscheinlich nur an den Einschaltquoten und da wurde ja einfach gesagt, weg damit, Neues rein und keine Rücksicht auf Anime-Fans, keine und extra Woche. Neu meint man natürlich Frauentausch, man meint, ja, sowas halt. Was aber Frauentausch ist doch auch schon irgendwie alt, soweit ich das weiß, oder? Ja, also ja, genau. RTL 2 geht eben einen anderen Weg jetzt und verabschiedet sich von Anime und ja, ich find's ehrlich gesagt schade, auch wenn man natürlich sagen muss, dass es in den letzten Jahren mit den ganzen Schnitten und so weiter einfach nicht mehr wirklich, also was heißt in den letzten Jahren? Schon immer, ne? Eigentlich. Ja, schon immer, aber es wurde ja immer brutaler, muss man dazu sagen. Ja, also die Filme teilweise verstümmelt wurden und vor allem auch die vierte Staffel, das ist schon grenzwertig. Bei den ersten Staffeln ging das ja noch und da war das auch bei den Fans nicht so publik, dass da viel geschnitten wurde und jetzt, naja, ich find's... Also den schlimmsten Schnitt bei Conan finde ich persönlich, möchte ich mal einwerfen, die eine Folge, eine Stadt als Geisel, oder was? Ja, genau, wo Takami und Conan im Aufzug sind. Ja, da wurde eine ganze Folge weggestrichen von den vier, fünf, ich also weiß das nicht. War und echt der grausamste Schnitt aller Zeiten. Ich hab erst gestern mein Manga rausgeholt, waren 36 und die Stelle nochmal nachgelesen. Und dann ist mir richtig nochmal vor Augen gekommen, Mensch, das hätte ich doch so gerne auch mal gesehen. Ja, da hättest du wahrscheinlich Viva mal schauen müssen, obwohl ich das da, glaube ich, auch geschnitten lief. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei der Wiederholung sein wird. Naja, ich finde es auf jeden Fall schade, dass hier die Ära von RTL 2 zu Ende geht. Und ja, ich möchte mich da nochmal, ich denke, im Namen aller Anime-Fans dafür bedanken, dass RTL 2 Detective Conan ausgestrahlt hat. Und ja, ohne RTL 2 wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Ich muss sagen, ich wäre auch nicht hier gewesen ohne, oder hier gewesen, ich wäre nicht hier ohne RTL 2 und wahrscheinlich gäbe es das ganze Wiki, das ganze Forum, Newsblog, den ganzen Conancast wahrscheinlich nicht ohne RTL 2. Denn, ja, also ich denke mal, Marcel und ich können uns dem auch anschließen. Ja, ich denke mal so gut wie alle. Wahrscheinlich gäbe es nicht einmal den Japan-Tag ohne RTL 2. Ja, also das ist schon gigantisch, was RTL 2 für die deutsche Anime-Szene geleistet hat, auch wenn das in letzter Zeit natürlich mehr in die Richtung ging, dass oder natürlich auch generell in die Richtung ging, dass Anime bei anderen Menschen, also andere Menschen, aber bei Leuten, die keine wirklichen Anime-Fans sind, mehr mit Pokémon und so weiter in Verbindung gebracht wurde und nicht mehr so mit den wirklichen japanischen Serien, also ist natürlich auch so eine Kritikseite, aber naja. Man muss eben nehmen, was man bekommt. Also Animes bei RTL 2 nur noch möglicherweise in Zukunft übers Internet. Genau, das hatte RTL 2 angekündigt, dass das jetzt online ausgestrahlt werden soll. Was heißt ausgestrahlt? Also dass jetzt das ganze dass jetzt einfach online ein Portal, schätze ich mal, einrichten werden, wo man dann die Serien sich alle anschauen kann, wenn man das möchte. Und ja, was, das jetzt bei wie es also geschnitten, ob es geschnitten ist, weiß ich nicht. Also ich schätze mal, das macht dann ja auch keinen Sinn oder ja, gute Frage eigentlich, also. Ja, natürlich. Der Jugendschutz im Internet ist ja noch schlimmer, oder? Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass böse Inhalte zu bestimmten Uhrzeiten gesperrt sein müssen. Dann machen die den Stream vor 8 Uhr oder vor 10 Uhr geschnitten und nach 10 Uhr dann. Genau, so machen wir es, jawohl. Oder man kann nur zwischen 10 Uhr abends und 4 Uhr morgens kann man gucken, ne? Wie wär's damit? Ja. Tolle Idee. Ich glaube, da würde ich lieber die geschnittenen Folgen am Tag nehmen, also, naja. Die Frage ist natürlich auch, ob überhaupt Folgen von Detective Conan da gezeigt werden oder online gestellt werden. Und wenn ja, wie viele und in welchem Umfang und was, das wird uns wahrscheinlich RTL 2 noch irgendwie mal mitteilen über Rauchzeichen oder was auch immer. Man weiß es noch nicht genau, auf aber... Auf jeden Fall nicht mit klaren Symbolen. Wir werden die Tastatur und vielleicht Alphabet. Vielleicht wollen die auch, bevor die Serien online gestellt werden, erstmal wieder... 9.999 Daumen bei Facebook haben oder... Ja, warum nicht? Das ist eben jetzt die Frage, wie es da weitergeht. Wir werden euch dann natürlich noch informieren und das wird dann auch hier im News-Podcast natürlich zur Sprache kommen. Wir dürfen generell gespannt sein, wie sich die Fernsehlandschaft in der Zukunft entwickeln wird und ob vielleicht der ein oder andere Anime wieder im Programm mit aufgenommen wird. Ja, genau. Also bei anderen Serien ist es jetzt die Sache, dass sie gar nicht mehr laufen. Zum Beispiel Pokémon-Fans laufen ja vollkommen ins offene Messer und können eigentlich jetzt gar keine Serie mehr, ihre Serie nicht mehr schauen oder müssen sich eben bezahlbare Alternativen zulegen, so wie Animax oder andere Pay-TV-Angebote. Ja, ich meine, Internet hat ja heutzutage wirklich so gut wie jeder, ne? Ja, aber ich denke mal, das ist ja, also wenn man mal schaut, Detective Conan gab es ja vorher auch im Internet, so. Das ist ja nichts, was irgendwie verheimlicht werden muss, aber die meisten kommen eben doch durchs Fernsehen darauf. Also richtig, auch vor allem kleinere Kinder, die eben weniger zu tun haben, sag ich mal so, und einfach mal ein bisschen Fernsehen schauen, Kinderprogramm, wie es RTL 2 ja früher nannte, da ein bisschen reinschauen, immer noch. Kommen da immer auf Detective Conan und verfolgen das dann eben später weiter. Und so, wenn die heutige Kinder eben nicht damit konfrontiert wird, dann kommen die auch nicht auf Conan. Ja, und dann sitzen sie eben den ganzen Tag am Computer vielleicht, schauen aber keine Serien vielleicht, sondern machen irgendwas anderes. Also ist jetzt die Frage, was dann in den kommenden Jahren passieren wird. Ja. Mit den ganzen Dem ist schon recht. Nachdem Viva natürlich viele, viele, viele Kinder und Jugendliche, neue Jugendliche mit Conan begeistern konnte, ist sehr gut an Twitter bemerkbar mit den Hashtags, dass alle 12-jährige Kinder twittern und sagen, yeah, ich finde Conan voll cool, Hashtag Viva Conan und so ein Zeug halt, ne? Und dann denkt man sich schon, das könnte wieder in eine andere Richtung gehen. Ja. Dass diese Kinder zwar alt werden, Conan oder andere Serien übers Internet verfolgen, aber wer kommt danach? Ja, also ich hatte auch neulich ja mal im Podcast hier irgendwo gefragt, nach Leuten, die über Viva zu Detective Conan gekommen sind und da hatten sich erst hatte er vorher gar keinen gefunden, aber es kommen immer mehr in letzter Zeit übers Forum, übers Wiki, lese ich immer häufiger, dass irgendwelche auch Viva schauen und dadurch dann im eben Forum auf den Kanal aufmerksam geworden sind. Auf einmal kommen Leute, die sagen, hey, Conan bei Viva ist voll cool, ich habe mich ja angemeldet, bla bla, und denke, wow, toll. Ja, das ist wirklich positiv anzumerken, also sehr positiv anzumerken. Und absolut, wie es dann in Zukunft sein wird, ist eben die Frage. Hm. Also, wir könnten noch schnell ein Inuyasha-Forum einrichten. Ja. Dann haben wir die auch schon. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt für heute. Ja. Der neue Anime-Plan von Viva. Die haben nämlich jetzt bekannt gegeben, dass nach der zweiten Wiederholung von Detective Conan auf dem Sendeplatz um 18.20 Uhr bis 19.20 Uhr etwa, nach den 333 deutschen Folgen, die ja bisher ausgestrahlt wurden, keine neuen Folgen kommen vorerst, sondern Detective Conan aus dem Programm rausgenommen wird und jetzt wird dann Inuyasha dort gezeigt werden. Die ersten 104 Episoden. Ja, 104, ja. Und die ersten vier Staffeln, 104 Folgen, ja. So, also ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich habe nicht damit gerechnet, überhaupt gar nicht. Und ja, ich habe auch angerufen dort, gefragt, hey, fällt Conan wirklich raus? Ich habe schon versucht, Tränen einzusetzen, aber die haben sie nicht gesehen. Und dann gesagt, ja, also Conan fällt raus, ja. Okay, bin gelaufen. Ja, genau. Ist natürlich die Frage, was jetzt mit dem Hashtag passiert, Viva Conan, der wird wahrscheinlich künstlich am Leben erhalten werden müssen. Bestimmt. Den lassen wir nicht rein. Die Frage ist natürlich auch, also ich hatte vorher erst gar nicht damit gerechnet, dass überhaupt eine neue Serie kommt. Ich dachte jetzt einfach so, nach Conan, ich wusste gar nicht, was passieren würde, ob die nochmal Naruto, auch nicht. Die hatten ja bisher drei, niemand. Die hatten ja drei Serien, Naruto, Conan und One Piece. Und One Piece. Und das ist so spannend. Und ich dachte, sie würden nach Conan nochmal Naruto zeigen, was natürlich eigentlich niemand wollte und was über dem Workshop, wo wir ja da waren, das hätten die glaube ich auch nicht gewollt, so, weil es auch ziemlich geschnitten ist und man kriegt auch nicht die Uncut-Version rein. Da werden glaube ich viele Fans auch aufgesprungen. Ja, es war eben die Frage, was jetzt danach kommen würde nach Conan. Noch eine Wiederholung macht keinen Sinn eigentlich und dann hätten wir 999 Folgen, also mal drei, die 333 Folgen gezeigt. Das wäre glaube ich eine halbe Ewigkeit gewesen. Klar, One Piece läuft noch immer weiter. Aber jetzt müsste eben eine neue Serie kommen, den Anime-Block hätte man verkleinern können oder, ja, vier Folgen One Piece am Tag oder keine Ahnung was, das wäre glaube ich zu viel gewesen und ich glaube Inuyasha ist doch eine gute Lösung, muss ich sagen. Detective Conan ein drittes Mal hätte ich glaube ich auch nicht vertragen, das wäre dann irgendwann zu sehr in die Länge gegangen und Inuyasha so als Zwischending, 104 Folgen, 10 pro Woche, da hat man 10 Wochen zu tun, das ist auch eine ganze Menge, man braucht ja längere Serien, um da ein bisschen was am Laufen zu halten. Und dementsprechend finde ich das gut. Ich kenne Inuyasha persönlich noch nicht, nur durch was man so hört. Und ja, ich kenne die grobe Handlung, kenne ich schon. Aber ich habe das noch nie so wirklich verfolgt und habe da auch Interesse, das mal zu verfolgen. Also das fände ich schon interessant, wahrscheinlich dann am Nachmittag. Wobei ich da auch nicht immer weiß, wie das denn zeitlich so ist. Ich denke mal, da hatte ich ja schon gesagt, dass wenn man eine Folge nicht gesehen hat bei Inuyasha oder zwei, drei hintereinander, wenn man zwei Tage keine Zeit hat, ist man, glaube ich, ziemlich schnell raus, was das angeht und kann nicht mehr so schnell in die Handlung einsteigen. Das ist bei Detective Conan natürlich anders. Da schaut man mal vielleicht vier Folgen nicht und kommt trotzdem in die nächste Folge gut rein, weil die eben alle unabhängig voneinander sind. Bei Inuyasha hängen die alle zusammen und ja, ich werde die wahrscheinlich aufnehmen und dann immer nacheinander schauen. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich habe auf jeden Fall Interesse, die mal zu sehen. Finde ich sehr schön. Oh. Danke, Viva. Ja, ich möchte noch was erwähnen. Nämlich hat jemand einen Kommentar gepostet in meiner News zum neuen Anime-Plan von Viva. Nämlich schreibt unsere Twitter-Fee Anna im Anime-Forum von Viva. Ich zitiere mal. Hallo zusammen. Zurzeit versuchen wir, die restlichen ungeschnittenen Folgen für den nächsten Durchlauf zu bekommen. Drückt uns bitte die Daumen, dass es rechtzeitig klappt. Liebe Grüße, Anna. Ah, das ist doch schon mal vielversprechend. Also ich finde auch gut, dass Viva da offen und ehrlich rangeht. Ja, sehr offen. Und nicht sowas wie bei RTL 2 früher, wo immer gemunkelt wurde, was ist denn jetzt mit neuen Folgen und hier und da und dies und das. Und da gibt's, also bei Viva gibt's auch nicht jeden Tag einen neuen Update sozusagen, aber es gibt immer hin und immer wieder neue Hinweise, was denn jetzt ist. Sie melden sich. Und man weiß einfach, dass sie sich melden und man kann. Wir stehen nicht im Regen, so. Ja, Déjà-vu im Regen haben wir nicht. Ist jemand bei uns, der uns begleitet durch die harte Zeit. Das sind ja mittlerweile schon 7 Jahre ohne neue Folgen hier in Deutschland. Wenn man mal bedenkt, die liefen alle von 2002 bis 2006. Also 4 Jahre hintereinander liefen alle Folgen durch. Und jetzt haben wir 7 Jahre Pause, also fast doppelt so lang. Keine neuen Folgen wie die Zeit, in der wir die ganzen Folgen alle bekommen haben. Also ist schon. Ja, die Arbeit hörte überraschend, also die Synchronisation hörte überraschend 2006 auf, ne? Ja, es gibt auch schon das neue Opening, also. Ja. Und der Wind singt, la la la. Genau, Casino, ra ra ra. Genau. Von Mai Kuraki? Genau. Eine der besten Interpreten aus Japan, wie ich finde. Okay, weiter. Und ja, da kommen wir später im Anime in Japan noch zu, hatten wir im letzten Podcast ja auch schon erwähnt. Gibt ja ein neues Opening von ihr in Japan. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Manga in Deutschland, bevor wir den Rahmen hier heute mal wieder sprengen. Da wurde ja jetzt der vierte Kaito Kid Band veröffentlicht und sorgt für Magie. Das ist auch der letzte Kaito Kid Band bisher. In Japan, in Deutschland ist noch kein neuer angekündigt worden. Alles zu dem vierten Kaito Kid Band könnt ihr euch gerne im Themenpodcast 57, ich weiß es nicht, anhören. Den findet ihr schon. Und da erhaltet ihr alles Aktuelle über den Band und. Ja, aber ich bin nicht dabei, also. 58 ist es, ja. Und da erhaltet ihr alles Aktuelle über den Band und. Ja, könnt mal schauen, was wir dazu sagen. Und das ist ja der letzte Kaido Kid Podcast. Und also bisher. Ich habe auch nicht vor, noch einen zu machen. Naja, okay. Ja, ich find's schade, dass es nur vier Bände sind, muss ich sagen. Also ich habe die Reihe wirklich jetzt in mein Herz geschlossen durch die Neuauflage. Ich auch. Obwohl es ein bisschen komisch im Regal aussieht, nicht wahr, Kevin? Was sagst du ja, dazu? Ja, deine Aussage ist berechtigt. Nämlich hat ja EMA einen äußerst cleveren Schachzug vorzuweisen. Nämlich mitten in einer Anime-Serie, Manga-Serie, die vier Bände hat, hat sie im vierten Band ihr neues Logo eingeführt. Ja, also. Das ist wirklich genial. Also, da kann man nichts sagen. Sorry, da muss ich wirklich lachen. Also, ja, also, ich konnte mich alleine beim Kidcast Nummer 4 nicht beschweren. Das mache ich jetzt mal. Hallo? Nehmen ernst mal. Also, ja, also. Man hätte ruhig noch einmal das alte Logo nehmen können, weil jetzt sieht es wirklich anders aus. Anders als erhofft, anders als gedacht. Wenn ihr, blöd. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, um Kevin hier nicht ganz außer Fassung zu erleben, hört euch gerne den Podcast 58 an, also den Themenpodcast, und dann erfahrt ihr da alles, was ihr wissen müsst über das neue Logo. Oh, ja. Oder was ihr auch gar nicht wissen wollt eigentlich über das neue Logo. Hört trotzdem rein. Ich würde sagen, wenn ihr die Bände noch nicht habt, kauft euch die zweite Auflage aller Bände. Genau, wartet einfach ab, bis die neuen Auflagen kommen. Das kann aber, wie gesagt, ein bisschen dauern. Ich weiß gar nicht, ob bei Band 1, ich glaube, dass die neue Auflage, die zweite Auflage schon raus. Band 1 ist die neue Auflage schon raus und meines Wissens ohne neuem Logo. Ohne? Naja, es war ja, da ist auch schon ein bisschen länger her, dass die zweite Auflage raus ist. Da war die eben auf die dritte Auflage, würde ich sagen. Dann auf die dritte, ja. Ja, okay. Ja, aber ich würde mich dann nicht verlassen, dass dieses Logo da noch ändern. Ich glaube, bei den ganzen Detektiv-Conan-Bänden und so werden sie es ja wahrscheinlich auch nicht überall ändern. Ich denke schon, dass sie es machen werden. Doch, also bei, um mal wieder den Vergleich mit Carlsen zu ziehen, die veröffentlicht jetzt die alten Bände zu Serien, wo bisher das alte Logo drauf war, auch mit neuem Logo. Aha. Und wenn man sich dann eine Serie kauft und verschiedene Auflagen hat, dann gibt es in der Serie immer ganz verschiedene Logosprünge. Das sieht eben ein bisschen doof aus, muss man ein bisschen aufpassen, finde ich. Ja, bei Conan. Darf man nur im Laden kaufen, ne, wo man das Logo sieht. Ich habe ja zum Glück schon alle Bände hier bei mir stehen und von daher wird es ab Band 75 dann ein neues Logo geben und das ist auch schön. Also 75 ist auch eine schöne Zahl, also. Ne? Wundervoll, ja. Dreiviertel 100, von daher. Und bei Conan ist es ja auch okay. Die Serie dauert ja noch ewig. Dann kommen wir nochmal schnell zum fünften Band, den ganz schnell, ja. Kaito Kid angekündigt hat. Nee, hat er nicht. EMA hat es angekündigt. Das beziehungsweise ist hat uns EMA ja, wie auch meine News, also meine, in meine News habe ich extra Interpretationsraum gelassen. Wenn man den nicht nutzt, dann sieht man natürlich eine strikte Ankündigung. Ja. Das ist dann schade. Es ist ja aber keine Ankündigung, sondern eine Vorankündigung, stand ja auch extra dabei. Von daher. Ja, also lesen. Ja, Ankündigung für eine Ankündigung sozusagen. Genau. Also. Wir wissen es ja so, es gibt ja bereits zwei neue Kapitel, die frei sind, also ohne Manga. Das heißt, ein fünfter Band ist unumgänglich. Ja, es geht auch sehr spannend weiter in dem Band 5, wenn man das mal schon mal so anreißen darf. Also ihr könnt euch freuen. Ja, reiß mal an. In 10 Jahren, wie und so weiter, ne? Also. Es gab ja einen Detective Conan-Fall rund um, ich weiß gar nicht, welcher das genau war, rund um eine Phantom Lady, wer sich erinnert. Ah ja, Phantom Und das geht eben genau in Kaito Kid jetzt darum, um diese Phantom Lady und um die Vergangenheit mit Kaito Kid, steht ja alles schon drin in dem Band als Vorankündigung. Und ja, finde ich sehr schön, die beiden Kapitel. Und ich hoffe dann auch, dass sie bald in Band 5 herauskommen werden. Gut, dann sind wir auch durch mit der Deutschland-Sektion für heute. Und ich möchte dann Kevin gern mal wieder verabschieden für heute, weil er sich, glaube ich, nicht spoilern lassen möchte. Nein, auch heute noch nicht. Vielleicht nächstes Mal. Ich überlege es mir. Versprochen. Ja, dann sage ich danke für die Teilnahme und wir hören uns dann beim nächsten Mal hoffentlich. Ciao Philipp, ciao Clemens und ciao Marcel. Ciao Kevin. Man hört sich. Ach und ciao, liebe Zuhörer. Tschüss. Bye. So, da waren es nur noch drei. Und dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan, wie ja schon angekündigt. Und da beginnen wir mit der Episode 685, Schaum, Dampf und Rauch Teil 2. Wir hatten ja damals nur die ersten beiden Episoden. Ja, ich kann die auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe die noch nicht gesehen, ich kenne aber den Manga dazu. Ja, dumme Ausrede, ich weiß. Naja, also ist ja schon alles relativ nah umgesetzt. Insofern kann man zum Fall ja immer was sagen. Ja, also es geht ja um den, hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, um einen Mord, wo dann eben drei verdächtigt worden sind, den Mord ausgeübt haben zu können. Ja, schöne Satzkonstruktion hier. Und jetzt geht es eben darum, wer von den dreien zur Tatzeit wirklich im Zimmer war und wer den Mord begangen hat. Und da haben alle drei irgendwelche Alibi-Tricks auf Lager. Und wer von den dreien das jetzt war, also eins mit Schaum, eins mit Dampf und eins mit Rauch. Und ja, wer es denn jetzt letztendlich war, ist eben die große Frage. Subaru Okiya und Ai Haibara spielen ja eine nebengeordnete Rolle, obwohl die Haupthandlung da auch ein bisschen vorangeht. Und ich fand den Fall im Manga sehr, sehr schön, muss ich dazu sagen. Ja, wobei ich jetzt nicht auf sehr schön unbedingt gehen würde, sondern eher auf durchschnittlich. Also gut, wir haben wieder das Standard-Prozedere, drei Verdächtige, was ja an sich nicht so schlimm ist. Aber das Alibi ist an sich so ein bisschen schwach, finde ich, weil nur anhand von dampfendem Kaffee oder so sich ein Alibi zu beschaffen, naja, vor der Polizei ist, finde ich, schon etwas schwierig. Weil man hätte ja einfach eine Zweitperson zum Beispiel in das Zimmer schicken können, die dann da irgendwie einen heißen Kaffee hinstellt und wieder rausgeht. Also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen... Also ich fand's auch nicht überdurchschnittlich, aber dadurch, dass diese Handlung mit Okiya und Ai eben dabei war und das Ganze eben so ein bisschen voranbringt, wie ja in letzter Zeit häufiger, war es doch eben auch sehr sehenswert und allein deswegen sollte man die Episode eigentlich mal schauen. Also der Fall an sich ist ja eigentlich eher nebensächlich in diesem Fall. Schöner Wortwitz. Ja, sollte man vielleicht mal gesehen haben, um die weitere Handlung zu verstehen. Vor allem auch mit dem nächsten Manga-Fall, der ja bald kommt. Also ich kann für mich sprechen, dass ich weder den Fall im Manga noch im Anime gesehen habe. Und entweder dann im Anime nochmal nachschauen werde oder erst auf die deutsche Publikation warte. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den nächsten Episoden. Da kamen ja wieder jetzt ein paar Filler auf uns zu. Genau, Marcel war schon gespannt wegen dem Titel, was es eigentlich mit Episode 686 auf sich hat. Das Fahrzeug, das eine Zeitbombe geladen hat. Klingt für mich so nach Kinofilm. Ja, Zeitbombe ist natürlich sehr... auf 15 Sekunden eingestellt. Naja. Ich muss sagen, der Beginn, der war ja schon interessant, ne? Ja, ich habe die Folge leider nicht gesehen. Vielleicht könnt ihr mir mal kurz einen Hinweis geben, worum es in dieser Episode überhaupt ging. Wenn man das bei Filler-Episoden überhaupt machen kann. Also die Folge klingt ja sehr imposant da mit der Zeitbombe, die in irgendeinem Auto drin steckt. Und tatsächlich sieht man gleich am Anfang der Episode, wie zwei Bomben nacheinander explodieren. Und zwar wurden diese Bomben von einem Paketzusteller in die Wohnungen gebracht von zwei Personen. Und die waren, glaube ich, um 12 Uhr und um 2 Uhr jeweils explodiert. Und der Polizei gelingt es dann, den Sender dieser Pakete ausfindig zu machen. Und der gibt allerdings dann an bei der Befragung, dass er noch eine dritte Bombe über diesen Paketzusteller versendet hat. Und die wird dann dementsprechend um 16 Uhr, also 2 Stunden später, explodieren nochmal. Nun ist es allerdings so, dass die Polizei das Paketauto finden will, es aber nicht mehr findet, weil es gestohlen wurde von zwei Verbrechern. Kaito Kid? Nicht von Kaito Kid, nee. Aber von zwei so comichaften Verbrechern, würde ich fast sagen, die etwas auf dämlich tun, was der Folge durchaus keinen Abbruch tut, sondern das ganz lustig macht. Und ja, wie es nochmal der Zufall will, ist dann auch noch ein Hund in diesen Lieferwagen reingehüpft, der gestohlen wurde von den Verbrechern. Wo jetzt der hat doch so einen komischen Namen, ne? Der Hund, wie hieß der? Candy so oder so? Candy. Und das fand ich lustig, als das Mädchen, also die Besitzerin, den dann gerufen hat mit dem japanischen Akzent. Ami-chan? hatten wir wieder die Heli-Verbindung. Ja, also ein paar Zufälle hier. Wir haben einen Lieferwagen mit einer Bombe drin, wird gestohlen von zwei Dieben. Und dann hüpft da auch noch der Hund von einem kleinen Mädchen rein. Das kleine Mädchen rennt natürlich sofort zu den Detective Boys, die in der Sache ihr dann helfen wollen und sich auf die Suche begeben nach dem Lieferwagen. Und die Polizei schaltet sich natürlich ihrerseits ein, weil es ein sehr gefährlicher Fall ist mit der Bombe. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass die Polizei hier mal, ja, ernst ist, also wirklich versucht, die Detective Boys aus dem Fall rauszuhalten, weil es ja schon gefährlich ist mit so einer Bombe, die in einem Lieferwagen drin ist. Und normalerweise werden die Detective Boys einfach vorgelassen, immer zu Tatorten und so, aber hier sagt, ich glaube, Chiba war das gleich, nee, haltet euch fern oder tut auch so auf geheimnisvoll. Und Conan ist dann sehr interessiert und ja, sucht sich gleich die nächste dunkle Gasse, kramt seinen Stimmtransposer raus und ruft dann bei Megure an als Kogoro und fragt dann, was da überhaupt los ist, was da für ein Fall vorliegt. Und so mischt er sich eben ein und versucht dann zusammen mit dem Solar Skateboard, was ja auch lange nicht mehr vorkam im Anime, ja, kommt eigentlich nur in Fillern nicht vor oder im Kinofilm hauptsächlich. Ja. Da begibt er sich gleich mit auf Jagd nach diesem Transporter zusammen mit den Detective Boys. Und dann schlussfolgern sie eben, wo der langgefahren sein könnte an jeder Kreuzung. Und versuchen dann auch, mit Hilfe der Polizei, die Verbrecher irgendwie in eine Falle zu locken. Weil dieser Transporter hat irgendwie so ein Funkradio, glaube ich, der den Polizeifunk abhören kann. Und damit kann die Polizei die Verbrecher natürlich irgendwie leiten. Ja, an sich. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, muss ich sagen, von der Episode, was ich nicht erwartet hatte, weil einteilige Filler sind ja meist, naja, wenn dann auch noch die Detective Boys drin sind. Es hätte sicherlich einiges mehr rausgeholt werden können, so, vor allem so von Witz und so. Also die Verbrecher waren ja schon mal sehr dämlich gehalten und damit comichaft, was ich gut fand. Aber es hätte ein bisschen besser gemacht werden können, aber ich habe ansonsten... war ich positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich würde durchaus in die Richtung knappe 4 bis gute 3 Detective Boys Abzeichen hierfür geben. Was für einen einteiligen Filler sehr ordentlich ist. Also du hast das jetzt im gesamten Kontext betrachtet oder speziell Filler-Genre? Nö, allgemein. Also für einen Filler 4 vielleicht, aber es hat natürlich nicht so ein hohes Niveau. Also von Gosho merkt man schon, ist die Episode jetzt nicht. Also ja, in der Hinsicht vielleicht gute 3 oder 3. Aber sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Mal was anderes mit einer Bombe eben und ja, Verfolgungsjagd. Sehr ich fand den Anstieg schon sehr interessant und finde auch die verschiedenen Handlungsorte, also dass es auch draußen spielt und dort, wo die Polizei gezeigt wurde, im Präsidium war das doch. Finde ich auch immer wieder interessant, dass man so verschiedene Orte mal wieder zeigt. Achso, ja, Philipp hatte die Episode nicht gesehen. Nein, das war die Episode, die ich nicht gesehen hatte. Die nächste und die darauffolgende habe ich aber gesehen, ausnahmsweise mal. Und da würde ich gleich weitermachen mit Episode 687. Eine Falle aus Eis, die niemand schmelzen kann. Und ja, ich denke mal, da wird uns Clemens einen kurzen Einstieg in die Handlung dieser Folge geben. Ja, wie es für Filler sich mittlerweile gehört. Wir haben in Episode 687 wieder die Detective Boys vertreten und Professor Agasa ist auch mit von Partie. Und ja, diesmal sind sie aber nicht in Tokio, sondern in der Präfektur Niigata. Etwas, ja, westlich von Japan. Also nicht die Westregion, die wir von Heiji kennen, sondern etwas im Norden. Und da sind sie eingeladen worden, haben die Möglichkeit, an einem Eisfestival von einem Dorf teilzunehmen und treffen da auch auf diese Komiteeleiterin, die das Ganze organisiert und auch auf den, noch auf einen Eiskünstler, der mit so einer Motor, mit so einer Kettensäge die Figuren alle, ja, in die entsprechende Form bringt. Und da gibt's auch so wirklich interessante Figuren. Ja, ich dachte ja erst, als ich diese Kettensäge gesehen habe, ja, das war ja, was kommt jetzt für ein brutaler Mord, aber ohne tatsächlich nur die Skulptur. Ich muss auch sagen, also die Szene werde ich in Erinnerung behalten, weil plötzlich sagt Genta so, wer ist denn dieser alte Mann da oder dieser ältere Mann? Und dann sieht man nur die Kettensäge für einen kurzen Augenblick. Das war super. Ja, diese Szene wird man für einige Zeit, also die wirklich. Ja, und da sieht man aber, dass der Mann doch recht nett scheint. nett scheint zu sein. Und, ja, der nette Mann mit der Kettensäge. Genau. Nichts wechseln mit dem Hammermann. Ah ja. Oder der Hammerfrau eigentlich. Ja. Spoiler. Ja, genau. Ja. Dass Kevin weg ist. Genau. Ja, und dann sehen sie sich das an und sind natürlich alle gleich begeistert von dem, was sie da sehen. Und viele Leute im Dorf helfen immer mit bei diesem großen, bei diesem Eisfestival-Fest und ja, unterstützen ihn dabei. Und dann kommt auch noch eine weitere Figur ins Spiel, um genau zu sein, zwei. Nämlich der Bürgermeister dieses Dorfes, der erst kürzlich nach dem Autounfall seines Vorgängers dieses Amt nun innehält, und der ehemalige Bürgermeister ist der Vater der Veranstalterin, und da gibt's dann so einen kleinen Konflikt, in Anführungszeichen klein, denn der Bürgermeister macht direkt verständlich, das wird das letzte Fest jetzt sein, tut mir leid, aber das Ganze kann, also das Dorf kann das leider nicht mehr finanziell tragen, also aus der Sicht des Bürgermeisters. Und das sind natürlich alle nicht so gut auf den Bürgermeister gestimmt, und dieser Sekretär ist auch in gewisser Weise mysteriös. Der hat da auch etwas noch zu verbergen des Bürgermeisters. Er ist aber auf der Seite des Bürgermeisters, scheint zunächst so zu sein. Und ja, die haben da die Pläne. Und der Kettensägenmann, den wir jetzt vorgestellt haben, ja, der hat schon mal ein Eishotel gebaut. Und dieses war allerdings nicht so erfolgreich wie gewünscht, und deswegen plant der Bürgermeister mit dem Abriss dieser ganzen Anlagen da seine eigene Hotelanlage, die sich dann langfristig dann besser ja, auszahlt für das Dorf aus der Sicht des Bürgermeisters. Ja, und wie es kommt, ist immer ganz klar, der negative Charakter, Der hat am Ende schlechte Karten, wird ermordet. Ja. Nicht mit der Kettensäge, oder? Nee, ich glaube nicht. Hätte er machen können, aber dann, der Täter hätte das machen können, aber dann könnte nicht dieses Alibi hervorgehen, ja. für die andere Person, was ja. Was man aus der Episode wieder rausholen hätte können, ist hier schon. Ja, also ich muss sagen, generell gesehen, also die Kinder übernachten ja jetzt in diesem Eishotel, und Mitsuhiko macht irgend so eine ja, gespenstische Entdeckung, obwohl es natürlich keine ist, aber ja, und schließlich wird der Bürgermeister auch ermordet, wenn man das soweit sagen kann, ja. Und taucht als Zombie wieder auf. Ja, sozusagen. Erstmal macht er einen kleinen Trip nachts durch das ganze Gebäude. Ja, und dann gilt es, den Fall zu klären. Und wir haben einen unbekannten Kommissar, zumindest kenne ich den nicht. Ich glaube, wir hatten bisher irgendwie nicht so wirklich Kommissare aus dem Militär. Nicht wirklich, nein. Ja, der sieht jetzt auch nicht unbedingt groß, da sieht man keine große Charakterzeichnung beim Kommissar. Sieht also eher auch unerfahren aus wie viele andere. Oder nicht so kompetent wie Conan, aber das ist ja wahrscheinlich keiner. Doch, Shinichi. Ja. Oder sein Vater. Ja gut, aber die sind natürlich dann wieder keine Kommissare. Und Okia? Ja, Student, ne? Ja, also ich würde sagen, wir erfahren hier also die, ja, das, was der Täter da mit diesem Mordtrick hervorbringt, ist schon interessant. Die Episode ist an sich etwas exotisch aufgrund des Ortes. Also wir haben hier Eisskulpturen, und diese ganze Winterregion ist natürlich in gewisser Weise auch passend zur Jahreszeit. Ist ja in Japan Winter. Und ja, an sich finden wir auch heraus, was eine Regulation ist. Diese Reaktion des Schmelzens oder ja, aufgrund der Rückstände von Magnesiumoxid. Also gibt es auch einige chemische Sachen, die da aufkommen, die sicherlich auch interessant sind. Und ja, an sich würde ich dem Fall, ähnlich wie Marcel es vorhin bewertet hat, allgemein kann ich dem leider nicht mehr als 3 Punkte geben, aber als Filler an sich könnte schon 4 Punkte geben, da man ein gewisses Interesse dennoch hat. Er ist sehr kurzweilig, aber die Zeit, man erspürt auch keine Länge. Also man kann doch das relativ entspannt betrachten, so wenn man gerade keinen intellektuellen Anspruch braucht, kann man sich das mal eben anschauen. Und so hat man das dann auch schon hinter sich, und man hat ein angenehmes Gefühl, denke ich. Und deswegen würde ich da auch so 3 von 5 generell, und wenn es man Filler an sich betrachtet, würde ich auch schon 4 von 5 geben. Ja, es ist mal etwas anderes, und die Farben waren auch schön nachts, wenn dieses Eis glänzt, und ja. Ja. Soweit die Sache. Also ich musste da teilweise widersprechen. Ja. Mit der Auflösung am Ende, das fand ich schon ein bisschen höher. Also da hatte ich irgendwie teilweise nicht so das Gefühl, dass ich da irgendwie mitkam. Und also es war irgendwie nicht so, dass es. Also es war natürlich viel Witz drin und die Kettensäge hätte man noch mehr draus machen können, klar, aber es war auf jeden Fall lustig und typisches Conan-Filler-Szenario irgendwo in einem abgelegenen Dorf. Passiert irgendwas, dann wird da der Feind sozusagen ermordet. Und ich fand's gut für eine Filler-Episode, wird insgesamt dann vielleicht 2 von 5, was gebe ich mal, Eisklötzen. Und insgesamt, also für eine Filler-Episode würde ich vielleicht durchschnittlich 3 von 5 Eisklötzen geben. Also im Vergleich zum Kira-Fall, der beste Filler-Fall überhaupt. Natürlich nichts, aber trotzdem besser als so andere Fälle, wo einfach irgendwie gar nichts passiert und ja. Jo, ich würde mich da auf Philipp relativ anschließen, also ich würde auch so in die Richtung 2 gehen wahrscheinlich, weil es an sich doch ein recht durchschnittlicher Filler ist, mit einem ziemlich ungewöhnlichen Schauplatz, wie Clemens schon meinte. Ja, aber ansonsten muss ich doch sagen, fand ich es jetzt nicht so sonderlich spannend und naja. Hab die Episode dann auch abgebrochen irgendwo mittendrin. Ja, also ich fand's, aber das muss ich Clemens nochmal, da muss ich Clemens zustimmen, dass sie wirklich leicht zu schauen war. Das heißt, man konnte einfach da schauen. Es war witzig, man hatte nicht das Gefühl, dass es sich in die Länge zog. Eine einteilige Episode eben, die kann sich eigentlich auch kaum in die Länge ziehen. Und dementsprechend, also das Ende war ein bisschen abrupt irgendwie, aber trotzdem ja, war das stimmt. Gut gemacht. Also. Und mal wieder diese ganzen Motive und alles, also das finde ich jetzt nicht wirklich gelungen, muss ich an der Stelle auch sagen. Das ist aber generell nicht unbedingt der Fall. Aber das fand ich ein bisschen originell, doch ja auch schon. Also es war ein bisschen was anderes als sonst immer. Ach so, Motiv? Oder ohne jetzt hier zu, also das, ja, das Motiv oder das die Beweggründe des Täters am Ende. Also nicht die Kettensäge, sondern, ne, egal. Aber ich muss sagen, als ich diese Episode gesehen habe, habe ich irgendwie gewisse Parallelen entdeckt. Und zwar zu Film 15. Ja, genau. Und wegen dem Dorf, da war das ja das Dorf Kita no Sava, ne? Ja. Und da finde ich auch mit diesen ganzen, ja, gibt es gewisse Parallelen. Außerdem ist ja der ehemalige Bürgermeister, der bei diesem Unfall verstorben ist, Autounfall, hieß Yamaguchi oder so. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig. Ja. Jedenfalls in der Hinsicht irgendwie. Und der Name taucht auch in Film 11 auf. Da gibt es nämlich auch einen Charakter, der so heißt. Aha. Da weiß ich aber nicht, ob es wirklich eine Verbindung zu gibt. Ich meine aber mal irgendwo eine Verbindung gibt es zu irgendwelchen anderen Charakteren. Mir ist auch ein Name aufgefallen, nämlich Itakura war hier, glaube ich. ja, Itakura. Genau. Das stimmt. Fände ich anders geschrieben, aber... Ist mir auch aufgefallen, der Name. Ja, und Yamaguchi ist ja auch zum Beispiel der Synchronsprecher von Shinichi Kudo. Stimmt, genau. In Japan. Und von Kaito Kid. Ja. Das ist an dieser Stelle vielleicht noch zu erwähnen. Ja, dann gut. Gehen wir mal weiter, ne? Dann fahren wir fort mit der Episode 688, als Inspektor Takagi 30 Millionen aufliest, oder Inspektor oder Kommissar Takagi. Kann ich mal was zu erzählen, weil ihr die beiden vorigen Episoden ja schon hattet. Also es geht eigentlich darum, dass Takagi mit einer Frau zusammen joggt und dabei auf der Straße plötzlich einen Beutel findet und in dem befinden sich eben 30 Millionen Yen, wie man ja am Titel schon sehen kann. Die bringen sie dann zur Polizeistation und nun geht es natürlich darum, den Besitzer dieses Geldes zu finden und da befragen sie natürlich die Nachbarschaft mit den Detective Boys und Kogoros auch kurz zu sehen. Dann finde sich eine Person, der das Geld angeblich gehören soll. Wie sich dann jedoch herausstellt, ist das gelogen. Und dann bin ich auch schon aus der Episode rausgeflogen, muss ich sagen, weil dann ging es irgendwie um irgendwelche vergangenen Ereignisse mit der Vergangenheit von irgendwelchen Charakteren. Dann kam dies noch dazu, das noch dazu. Also es war ein bisschen konfus und ich habe da wirklich keine Bindung zu diesem Fall bekommen und fand auch die Auflösung durch den schlafenden Kogoro am Ende. Es war irgendwie ein bisschen abrupt, also irgendwie... weil Kogoro vorher nur ganz kurz aufgetaucht ist, dann gleich wieder gegangen ist und am Ende taucht er auf und dann ist auf einmal der schlafende Kogoro dabei und Ja, das fand ich irgendwie grauenhaft und würde das eigentlich auch bei 2 von 5 Kogoro-Schnauzbärten, um mal hier Marcel nachzuahmen, einordnen. Aber auf jeden Fall geringer als, also es war auf jeden Fall schlechter als die vorige Episode, fand ich. Also da war noch nicht mal Witz drin, da war gar nichts drin. Könnte man vielleicht sogar bei einem Detective Voice Abzeichen, den man hier auch geben kann, einordnen. Also einfach nee. Ja, mir geht's ja ähnlich. Ich habe die Episode auch irgendwann abgebrochen. Ich habe sie nicht abgebrochen. Ich habe die komplett noch gesehen, aber ich kann sie nicht empfehlen. Ich kann verstehen, warum du sie abgebrochen hast. Also, ja. Also ich muss zugeben, ich fand die Idee recht originell, dass Takagi da über so einen Beutel oder so eine Tasche mit Geld stolpert. Kein Mord mal. Also kein Mord ist ja schon mal eine Innovation bei Detective Conan. Ja, aber dann, ich weiß nicht, die Charaktere haben mich irgendwie jetzt nicht so wirklich überzeugt, da noch dran zu bleiben. Und der Fall wurde dann auch, wie du sagtest, ein bisschen, naja, banal oder... Naja, es war wirklich nicht so spannend, fand ich. Und der Zeichenstil ist mir nebenbei, was jetzt nicht die Hauptsache an der Story ist, aber auch so ein bisschen sehr negativ teilweise aufgefallen. Ja. Also ich, ja, knappe 2 vielleicht noch für die Originalität. Ja, also beim Zeichenstil fand ich das vor allem immer so, dass es immer, ich hatte das Gefühl, es gab ziemlich viele, da hatten die ein Bild gezeichnet und es hatten die ganz lange drin gelassen, um ja nichts Neues irgendwie machen zu müssen. Das hatten die die ganze Zeit drin, bisschen rangezoomt und so weiter und das war irgendwie bisschen viel des Guten, also, oder des Schlechten ja eher, also es war irgendwie weg damit. Ich habe manchmal so den Verdacht, die gucken sich immer die Stories an von den Fillern und der besten Story geben die das beste Animationsteam und dann, ich weiß nicht, also. Ja, mag sein, also. Es ist, also ich würde sagen, von den 3 Fillern war das ja auch für mich die Schwächste eher. Jetzt bin ich gespannt, was Clemens dazu sagt. Ja, also ich weiß nicht, ob es jemanden groß umhauen würde, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich die Episode abgebrochen habe. Ja, Zombie-Folge Reloaded? Wahrscheinlich, nein. Ja. Ja, also ich habe sogar auch bis zu dieser Stelle, an der du ja nicht mehr so wirklich anwesend im Filler warst, habe ich einfach abgeschaltet. Das war die Stelle, als die erste Person befragt wurde. Und die fand ich an sich schon nicht mehr gut. Von der Charakterzeichnung auch, ja gut, aber kann man nicht unbedingt viel machen. Am besten fand ich ja die Joggerin. Ach ja. Das sagt alles, ja. Ich wäre ja für eine Episode, Takagi findet eine blutige Kettensäge auf der Straße. Ja, wäre auch mal was Neues. Die läuft am 1. April. An sich kann ich auch nur zustimmen, Marcel, also ich fand es an sich auch originell, den Anfang, und ja, aber wenn ich hab's nicht zu Ende gesehen, und wenn ich euch höre, dann bin ich auch nicht dazu gut gestimmt. Wobei, ich würde schon noch gern wissen, was da passiert, also ich fand, aber ja, gut, es ist sicherlich, ich hatte noch überlegt, ob ich nicht nochmal zurückspule oder zurückgehe und mal gucke, was denn ja wirklich passiert ist und das verfolgen will, aber ich dachte mir am Ende, also das lasse ich mal lieber unkommentiert, nicht nur ein zweites Mal, Also ich fand der Kogoromori, die Stelle, als er da aufgetreten ist, gleich zu Beginn, fand die, muss ich zugestehen, wirklich seltsam. Hat er nicht die ganze Zeit nur gesoffen, die Folge, oder was war da los? Nee, er war doch erst kurz aufgetaucht, sagte dann, er will auch ermitteln. Und dann wurde der eine gefunden, dem das Geld gehören sollte, und hat er gesagt, ach nee, jetzt doch nicht mehr, und tschüss. Ach ja, okay. Und dann, das war wirklich seltsam, muss man sagen. Kommt er da hin und geht er, das ist selbst Mitsuhiko aufgefallen. Was wollte er jetzt eigentlich genau? Da hätte man auch schon Okja noch auftreten lassen können, also. Das fand ich auch sehr kurios, jetzt fällt es mir wieder ein, die Stelle. Ja, ich glaube, die bleibt auch noch ein wenig im Gedächtnis. Also die Filler-Episoden waren wirklich sehr amüsant, kann man so zusammenfassend sagen. Und wie viele Sterne oder Detective-Boards-Abzeichen würdest du denn geben? Ja, also kann ich ja nicht im Gesamtbild jetzt beurteilen, ne? Ja, komm, gib ein. Beeinflussung. Ja, ich würde mir sicherlich nicht von euch abweichen, nee. Deswegen 1, 2, ja. 2, ja, dann bist du, glaube ich, auf einem guten Weg. Also für Originalität. Ja, genau, 2. So, ja. 2 von 5. Was kann man sagen? Mysteriösen Kogoros. Ja, keine Ahnung. Irgendwas. Mal gucken, was aber dann die nächsten Episoden alles. Ja, da bin ich auch gespannt. Ne? Es geht dann noch weiter mit, ich weiß gar nicht, einer Filler-Episode noch. Eine Nachricht vom Klienten am 2. März. Und Ja, danach geht es dann auch mit Anime-Folgen weiter. Ich weiß gar nicht, Marcel hat dir letztes Mal gesagt, dass die Informationen nicht offiziell waren. Ich weiß gar nicht, wie es diesmal ist mit den Informationen. Ja, ist immer die Frage. Also das ist ja mal eine TV-Zeitschrift, die das veröffentlicht und die kriegt halt ja meistens 1-2 Monate vorher schon die Episodentitel. Und die Produzenten können natürlich das Programm in der ändern, oder? Ich weiß ja nicht, also... Noch einen Filler einbauen. Ja, ich denke mal, diesmal ist es ein bisschen verlässlicher. Ja, okay. Also zu dem Manga-Fall, der jetzt kommen soll, gibt's auch schon durchaus ein Bild. Also die Episoden kommen auf jeden Fall. Ja. Also am 9. und 16. März der ungeklärte, unaufgeklärte Kriminalfall von Yusa Kokudo, Teil 1 und Teil 2, den wir aus Band 77 kennen, also der mit Sera und so weiter und Okia natürlich. Natürlich. Sehr spannend, aber ohne Yusaku, also der tritt dann nur in der Vergangenheit auf, wie so häufiger, in anderen Fällen mal. Und danach gibt's dann nochmal 2 Filler-Episoden, 23. und 30. März, die Nachtkirschblütenroute am Sumida, Teil 1 und Teil 2. Ich weiß gar nicht, ob du da genaue Informationen hast. Du hast das ja alles schön zusammengeschrieben hier. Ja, ich hatte mal einen Text übersetzt, wo es um Nachtkirschblüten ging. Also die Japaner sind ja da sehr begeistert und gehen immer raus, um so bei Nacht auch mal diese Kirschblüten oder die Bäume zu bewundern, wie da diese Kirschblüten herabfallen vom Himmel und vom Mond angeleuchtet werden. Das ist ja so ein Hobby von denen. Naja, und der Sumida ist halt so ein Fluss, der durch Tokio fließt. Also, ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ich kann mir da gar keine so Mord-Episode vorstellen. Es klingt so romantisch irgendwie. Ich weiß gar nicht, was da kommt. Also, ist ja auf jeden Fall ein Zweiteiler. Das klingt ja schon mal sehr positiv für ein Anime-Original. In Detective Conan kann man mittlerweile praktisch an jedem Ort einen Mord vorkommen. Also ich finde jetzt, wo du gerade den Fluss erwähnst, Sumida, da gab es ja in Conan sowieso den Temuzu, oder wie auch immer er heißt, Fluss, der in ganz vielen Folgen und also im Manga auch ganz häufig erwähnt wird. Und wo an man, dem auch Subaru Okia vorbeifährt, ne? Genau. wenn er ein bisschen entspannen will von seinen Studien, das hat er bei seinem ersten Auftritt gesagt, ja. Ist jetzt die Frage, warum die jetzt den anderen Fluss nehmen? Ich finde das immer ein bisschen komisch, warum man denn nicht den nimmt. Obwohl der Temuzu-Fluss ja noch nie wirklich aktiv so aufgetreten ist als Fallgegenstand. Naja, werden vielleicht, wir ja sehen. Also. Genau, vielleicht wird das ja 2014 dann in den Spoilern geschehen, weil Gosho Oyama noch speziell da etwas gezeichnet hat am Temuzu-Fluss. Ja. Kann ja sein. Ah, das ja, kann sein. Sein. Also das war jetzt nur Spekulation. Es kann alles sein, ja. Es kann auch Okia noch sterben und Akai auch. Na, egal. ja, gut. Dann sind wir damit auch durch. Dann möchte ich nochmal kurz auf das Ending 44 eingehen. Das hatten wir, glaube ich, hatten wir schon besprochen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir hatten es kurz angerissen. Das war ja das Lied von der koreanischen Band, meine ich. Und zwar nicht Opa Gangnam Style, sondern Hitomi no Melody oder Merody, wahrscheinlich eher. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr gelungen vom musikalischen her. Also man merkt zwar schon den Unterschied zwischen Korea und Japan, wenn man genau darauf achtet und es auch weiß. Ich glaube, der normale 0-15-Fan, sage ich mal so, ohne jetzt jemanden zu diskriminieren, dem fällt es, glaube ich, nicht so auf, wenn er nicht weiß, dass es eine koreanische Band ist. Ansonsten finde ich es sehr gelungen, auch das Ran und Conan, ich weiß gar nicht, ob Shinichi dabei war, Setting, fand ich gut gemacht. Aber bei den Animationen wieder ein bisschen einseitig und auch dieses, wie sie da durch die Gegend gehen, das finde ich ein bisschen schlecht animiert. Also es sieht irgendwie nicht so aus, als würden die da wirklich gehen, sondern es sieht irgendwie so aus, als würden die da künstlich durch die Gegend wackeln, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ja, das Problem ist für mich so, es sieht so aus, als hätte man einfach einen Hintergrund hingeklatscht und dann so eine G-Animation genommen aus meinetwegen 4-5 Bildern. Und man sieht es ja allein daran, dass Conan und Ran laufen ja so auf blauem Boden eigentlich. Man hat ja sich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie den Boden irgendwie zu animieren, da, dass der sich irgendwie mitbewegt oder keine Ahnung. Also insofern sieht es nur so aus, als hätten die da die Bilder von den Charakteren genommen. Und Ran, finde ich, läuft am Anfang auch ein bisschen sehr hakelig. Also ja, genau. Das meine ich nämlich auch so roboterhaft, so irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann. Roboran, ja. Ja, also von den Zeichnungen her würde ich da auf jeden Fall ja fast auf Niveau der letzten Filler-Episode, die wir besprochen hatten. Ich weiß gar nicht, zwei Stifte und musikalisch würde ich da auf jeden Fall schon für ein Ending sehr ruhig auch und da würde ich durchaus 4 von 5 Musiknoten geben wollen. Also insgesamt dann vielleicht ein durchschnittliches Ending, 3 von 5 irgendwas. 3 von 5 Korea-Flaggen, ja. Ja, das passt doch. Also was ich auf jeden Fall sagen muss, diese Animationszeichner, die die Openings und Endings machen, was sie können, ist auf jeden Fall Himmelzeichner. Das hatten wir bei dem Ending jetzt und bei dem vorletzten. Und Ran und Conan zeichnen. Ja, aber ich denke mal, Hintergründe und Charaktere machen verschiedene wahrscheinlich Zeichenteam. Also, ja, die Himmel sehen ja ganz ordentlich aus, aber da ist halt nicht viel davor. Ja, was geben wir? Zeichnungen sind fast nicht vorhanden oder sehen komisch aus, aber ja, 1 oder 2, ich weiß nicht. Ja, 1 oder 2, sage ich mal, ich will mich nicht festlegen. Und das Lied fand ich auch sehr angenehm zu hören, nur wahrscheinlich ist die Zielgruppe hier doch eher Frauen. Hört man ja auch schon am Namen der Band Boyfriend, das ist auch an weibliches Publikum eher gerichtet. Hört man auch so ein bisschen an der Stimme, von daher nicht so mein Fall, aber es ist ganz entspannt zu hören. Ich würde hier 3 geben, 3 Musiknoten oder Korea-Flaggen, wie du schon so schön sagtest. Ja, so, ich kann mich in vielen Punkten auch dem anschließen und ja, nicht, ich würde... Diesmal nicht Try Again. Ja, also ich muss sagen, Mai Kurakis Blut Try Again wird hier im Ending nicht wieder aufgegriffen, also diese Rhythmik. Also das finden wir ja vergebens, suchen wir vergebens und wir haben ja etwas ja völlig anderes, abgesehen vom blauen Unterton, ja, Hintergrund, und ich komme da insgesamt, ich fasse das einfach mal zusammen, Musik ist für mich, denke ich, auch recht akzeptabel, wenn vor allem, wenn ich nicht den Hintergrund betrachte, was das für eine Band ist und so weiter, finde ich die doch recht schön und ja, deswegen gebe ich insgesamt sogar vielleicht, ja, bin ich so zwischen 2 und 3 von 5 koreanischen Flaggen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal das letzte Ending in dem Sinne positiv erwähnen, dass das mir animationstechnisch richtig gut gefallen hat. Da hatte ich ja, glaube ich, auch dafür 5 Sterne gegeben. Da waren ja auch nicht nur Ran und Conan, da waren die Detective Boys und so eingebunden. Welches war das denn gleich noch, wenn du mir mal auf die Sprünge... von Mai Kuraki, das... Koi ni Koishite. Ja, genau. So einen komischen Namen hatte das. Ich kenne das gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt gesehen habe. Da, wo dieser Liebesbrief an Conan... Wo diese Frau da am Gitter steht. Das, genau. Ja, das, ah, okay. Das fand ich auch sehr, sehr schön mit dem... Ja, also... Das muss man sagen, also... Da hat sich das Animationsstudio mal richtig Mühe gegeben. Ja, das aber war klasse. Ich habe so eine Vermutung, wahrscheinlich arbeiten die gerade noch am Feinschliff für den Film oder so und deswegen kommen jetzt nur so ja die Restleute oder so zum Einsatz für das Ending. Vielleicht gibt's ja irgendwie. Ja, das kann natürlich auch sein. Deswegen kommen auch die ganzen Filler-Episoden jetzt. Oder das ja auch. Ja. Ich frage mich eigentlich, wer zum Henker war diese Frau? War das vielleicht, war das möglicherweise... Das war der Boyfriend, nein. Eine frühere Beziehung Shinichi Kudos oder ja, da gab's doch diese eine 19-20-Jährige, die ihm gerne diesen Zitronenkuchen backen. Genau, kann. Asami war das doch. Ja, genau. Ja, und vielleicht war das die, aber die sieht doch nicht so. Nee, die sieht anders aus. Vielleicht ja in 3 Jahren oder keine Ahnung was. Aber die sieht also jünger aus, oder? Am Zaun, die Dings, ja, genau. Im Ending. Ja, und die Figur passt auch nicht. Die Figur passt auch nicht. Also die jungen Zuschauer in Japan werden sicherlich nicht diese uralte Episode noch kennen. Naja, dann frag mal, wo, was diese Sängerin aus dem Chaos, Chaos, Chaos Lied ja soll. Also, das ist manchmal. Ja, genau. Vielleicht war es eine Sängerin aus irgendeinem Ending oder Opening, die da wieder verwendet wurde. Das ist die aus dem 30. Opening. Ja. Anscheinend hat sich die gute Dame in Shinichi verguckt. Ja. Frechheit ist das. Oder Aoyama wollte uns mal wieder trollen, also man weiß es ja nie. Ja, vielleicht war das ja seine ehemalige werte Frau. Kann auch sein, also. Ja. Ja, das können wir jetzt hier stundenlang ausbreiten. Wir könnten einen ganzen Content-Cast darüber machen. Aber ich möchte jetzt gerne noch Ja, wir können ja mal einen Themen-Podcast machen, die unsinnigsten Dinge, über die wir unbedingt noch sprechen wollten. Ja. Ja, gut. Okay, weiter. Ja, wir machen weiter mit dem Manga in Japan, bevor der hier ganz außen vor bleibt. Da gab es ja wieder 3 neue Kapitel und eine einwöchige Pause danach. Das Kapitel 847, also schon ziemlich weit, bis die 7 vollständig ist. 848 bereit für einen, 849 Taikos Trick. Und inhaltlich geht es darum, dass die beiden Polizistinnen Yumi und Taeko Miike oder Naeko Miike, wie man hier in Japan so gerne sagt, ihr war die Fehler, glaube ich, mittlerweile schon verbessert, meine ich. Kam der zweite Fall mit Miike überhaupt schon in Deutschland raus? Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Ja, es gab bisher nur, nee, die Gute tauchte bisher in Deutschland nicht auf. Also sie wird nochmal wieder auftauchen, ist ja klar. Spätestens wisst ihr das natürlich, weil jetzt der neue Fall mit Miike Naeko oder Naeko Miike kommt. Und die beiden sind unterwegs. Und ja, dann geht es, ich weiß noch nicht genau, worum es da geht. Also die werden dann mit den Detective Boys in einen Fall verwickelt, wo jemand sich angeblich selbst erhängt haben soll. Sieht auf jeden Fall aus, jemand hängt mit dem Seil an der Decke. Ist natürlich klar Selbstmord, aber bei Detective Conan gibt es insgesamt, glaube ich, nur 3, 4, 5 Selbstmorde. Wäre eine Frage fürs Conan Café überhaupt. Und von daher ist natürlich klar, dass es eigentlich ein Mord sein muss. Werden natürlich zwei Tatverdächtige gefunden. Und am Ende des ersten Kapitels tritt auch noch ein dritter Tatverdächtiger auf. Das ist Yumis Ex-Freund. Und da geht es dann auch gleich an die Vergangenheit ran. Da wird dann eine vergangene Szene zwischen Yumi und ihrem Ex-Freund gezeigt. Und es geht natürlich jetzt in diese Richtung, dass Aoyama eben Yumi und den Ex-Freund wahrscheinlich wieder verkuppeln will. Und ja, was man zum Ex-Freund von Yumi sagen kann, er hat eine Brille und ist, das ist ein guter Vorteil, ist ein Shogi-Spieler, also Shogi ist ja die japanische Version des Schachspiels und ist da international oder japanweit auf jeden Fall bekannt und er wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch wieder auftreten in späteren Fällen, von daher dürfen wir sehr gespannt sein. Da ich den Fall noch nicht ganz nachvollziehen konnte, möchte ich hier vorerst noch kein Urteil abgeben. Fand es aber durchaus sehr interessant, dass es mal diesmal keine Sandkastenfreundschaft ist, sondern dass es hier wirklich mal ein Ex-Freund ist und mal was Neues, auch wieder originell hier. Und ja, von daher würde ich vielleicht aufgrund, ja, dass es mit, in der Haupthandlung geht es auch nicht wirklich voran, eben nur in dieser Yumi-Ex-Freund-Geschichte. Der Fall an sich klingt nicht so spannend auf den ersten Blick. Von daher würde ich wahrscheinlich durchschnittlich 3 von 5 vorläufig geben, also 3 von 5 Brillen, sag ich mal. Ja. Ja, ich habe den Fall nur überflogen, also kann wenig dazu sagen. Aber was ich mal anbringen wollte, ist, dass ich ein bisschen schade finde, dass Goshoga jetzt tatsächlich fast jeden Charakter wirklich verkuppeln will. Also wir hatten ja erst Shiratori, der jetzt auch keinen Rabatz mehr macht und da irgendwie eifersüchtig auf Sato und Takagi ist. Das waren noch Zeiten, ja. Ja, der ist richtig friedlich geworden, das finde ich sehr schade. Ja. Und auch Yumi war ja immer sehr eifersüchtig, weil sie jetzt die Einzige ist, die noch eben keinen Freund hat scheinbar. Und dass sie jetzt auch wieder in eine Beziehung kommt, dann ist es ja richtig still da im Polizeihauptquartier. Ja. Leider. Ja, und die ältere Generation ist ja sowieso schon verheiratet, ne? Ja. Herr Megure und Matsumoto, also da gibt's ja nichts mehr zu verkuppeln. Wo zum Beispiel Megures Frau und Herrn von Matsumoto, hat man überhaupt Matsumotos Frau jemals gesehen? Naja. Ich meine nicht, oder? Also es gab ja direkt am Anfang gab's ja diesen Fall, wo seine Tochter ja geheiratet hat und dementsprechend dürfte vielleicht auch die Mutter zu sehen gewesen sein. Ich weiß es gar nicht genau. Das mit dem Zitronentee? Genau, das mit dem Zitronentee. Aber seine Frau habe ich nie gesehen. Das also muss ich nicht jetzt aktiv, vielleicht ist sie da aufgetreten, ich weiß es nicht genau, also... Ja. Jedenfalls tritt die Frau von Megure auch sehr selten auf, vielleicht nur einmal oder anderthalb Mal, weil sie einmal kurz zu sehen war, als sie ihr Valentinstagsgeschenk entgegengenommen hat oder ja. Sowas. Ach ja, das war die White Day, glaube ich, war das. Ja, White Day war das. Hm. Da hat man sie kurz gesehen, aber das war es auch schon. Also, so wie Sonokos Freund. Ja, genau. Hat er auch mal so ein... Ach ja, ja. Ein Bildauftritt oder so. Ja, naja. Aber immerhin besser als gar nicht, auf jeden Fall. Ja, ja, also ich finde, es kann mich dem auch anschließen, auch nicht unbedingt so sinnvoll, Liebesgeschichten weiterzuentwickeln. Sicherlich hat Detektiv Conan da auch einen gewissen Anteil an diesem Genre der Romantik. Ist auch nicht verkehrt. Allerdings muss man dann sehen, dass sich das natürlich nicht alles wiederholt. In dem Fall war es vielleicht nicht ganz der Fall. Also diese Sandkastenfreundschaft. Aber ja, es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten, Romantik unterzubringen. Mir fällt jetzt spontan zwar nichts ein, aber ich bin mir sicher, da gibt's noch einiges an interessanten Beziehungen. Muss ja nicht Romantik sein, kann ja auch etwas, auch ein paar schrille Freundschaften oder irgendetwas in dieser Hinsicht sein. Zum Beispiel zwischen Azusa und Amuro, das wäre ja auch mal eine Möglichkeit, die man da irgendwie Joa. Einbauen könnte oder sowas. Zum Beispiel, ruft den Azusa, was machst du denn da schon wieder? Du bist ja den ganzen Tag hier an deinem kleinen Handy und was soll das mit dieser Melodie überhaupt? Ist das nicht Nazi Nakuno oder so? Ja, oder wie ist das ja genau? Ja, das könnte man zum Beispiel auch einbauen. Ja. Und dann, wie er reagiert und ob und Azusa irgendwann erhängt in ihrer Wohnung aufgefunden wird, das weiß man nicht. Ja, spannend ist natürlich auch, was es jetzt als nächstes Kapitel kommt. Aoyama hat sich ja eine Pause genommen, eine einwöchige, wie so häufig. Und danach wird es ja mit Kapitel 850 weitergehen. Bisher war es ja so, Kapitel 650 war ja das mit, also rund um Kapitel 650 war ja das mit dem Fall, wo mit dem Waldgeist, wer sich erinnert. Und rund um Kapitel 750 kam das mit dem London-Fall. Von daher jetzt Kapitel 850 könnte auch wieder sein, dass Shinichi eventuell wieder auftritt. Wäre natürlich interessant, fände ich. Obwohl ich nicht weiß, ob jetzt noch so ein Shinichi-Auftritt wirklich sinnvoll wäre. Von daher denke ich mal, es wird wahrscheinlich eher was anderes kommen als sowas. Hallo? Ja. Ja. Hä? Nee, ich habe gerade nur geschrieben, weil du meintest ja eben mit diesem Nanatsu no Ko und Azusa. Ja, das ist ja schon fast ein Spoiler für unsere Zuhörer. Nicht. Wir sind doch beim japanischen Manga, also. Ja, ich weiß nicht, was soll man da machen? Ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht, muss man das irgendwie besonders behandeln? Ich meine, nee, hier kannst du alles raushauen, also. Ah, okay. Also, denke ich mal, oder? Ja gut, offenkundig habe ich es jetzt nicht gemacht, aber ich habe überhaupt Amuro erwähnt. Naja, du hast ja vorhin Amuro erwähnt, dann habe ich, darauf genau reagiert. Ja. Egal. Ja, wir waren stehen geblieben, bei, dass du erwähnt hast, Shinichi braucht man nicht unbedingt, man kann ja etwas anderes machen, weil du hattest ja in einem Artikel, glaube ich, erwähnt, dass 650, 750 ja, die genau. Kapitel und oder 550, wie es auch immer, ja, dass da auch ein Verjüngungsauftritt vorkam, beziehungsweise nicht umgekehrt, ne? Ja. Ja. Genau. Also das, wenn, dann letztes Mal war ja London-Fall, oder? Der London-Fall? Ja, genau, der London-Fall mit dem Liebesgeständnis und... Das war ja schon ein recht, auch ein exotischer Fall, ne? Ja. Also wirklich außergewöhnlich. Mal sehen, was... Ich denke mal, wenn jetzt Shinichi nochmal auftritt und auch auf Ran trifft, müsste es entweder so sein, dass Ran dann eben das Liebesgeständnis zurückgibt, also zurück, wie sagt man das? Also ihr wisst schon Bescheid. Ihn abweist? Oder achso, ja. Nee, andersrum. Annimmt oder keine Ahnung, wie man das sagt. Oder sie treffen ihn nicht aufeinander und Shinichi taucht so auf, was ich aber nicht glaube. Und dementsprechend würde ich wahrscheinlich eher darauf tippen, dass es ein anderer Fall wird. Vielleicht mit Okiya, mit Amuro mal wieder, mit Sera, wer weiß. Also, ja. Ja, man muss auch sagen, statt Shinichi hatten wir die gute Sherry mal wieder in ihrer etwas erwachsenen Form gesehen. Das war auch vielleicht sehr schön. Vielleicht ist das so auch ein Ersatz, ne? Das gibt's ja relativ selten oder gar nicht. Okay, dann möchte ich noch kurz auf die Sachen eingehen, die derzeit im Wiki und beim Newsblog so aktuell sind. Im Wiki lief ja die Qualitätswoche, auf die wir euch ja schon hingewiesen hatten. Da gab es viele Verbesserungen, allerdings wenig Teilnehmer. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, könnt ihr gerne mal im Wiki vorbeischauen. Auf dcw.qw könnt ihr mal in die Suche eingeben, da kommt ihr sofort auf die Seite rauf. Oder im Newsblog den Artikel dazu durchlesen, da erfahrt ihr alles Wissenswerte. Zudem soll jetzt bald im Forum ein neuer Maskenball stattfinden, im Chat. Soweit ich gehört habe, da bin ich sehr gespannt, wie das denn wird. Es gab das schon Ewigkeiten nicht mehr. Und auf jeden Fall gibt es auch neue Chat-Moderatoren, soweit ich gehört habe. Für den Chat, da könnt ihr also gerne mal reinschauen in unseren Chat bei detektivconan-forum.com. Habe ich die Verweise gleich mit drin, schön. beim Conan-Cast gab es ja, wie wir schon erwähnt hatten, das Conan-Café, die erste Ausgabe, die ihr leider nicht über iTunes hören könnt. Ihr müsst also derzeit noch in den Blog reingehen, detektivconan-news.com. Da könnt ihr das dann hören. Ich werde versuchen, dass es auch noch über ein iTunes-Feed hörbar sein wird oder downloadbar. Das hört sich doof an, egal. Es geht aktuell leider irgendwie nicht. Zudem gab es eine Conan-Quiz-Special-Ausgabe mit Clemens als Gast, wie ihr sicherlich schon wissen dürftet. Also wenn ihr wissen wollt, wie sich Clemens schlägt, ob er die volle 13 schlägt, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen oder hören oder beides. Oder schon hätte früher rausfliegen sollen. Ja, Dann gab es noch den Conancast Themenpodcast 58, wie wir schon erwähnten, der vorerst letzte Kaido Kid Band 4. Und zudem gab es auch noch einen neuen Mordfall im Mechanismentempel, den 10. und letzten Fall. Und ja. Ja, vielleicht möchte Marcel noch mal kurz zu diesem Abschluss etwas sagen. Ja, gerne. Ja, war der letzte Part, also das Ende des Spiels. Und ja, ich kann ja nicht viel sagen, ohne zu spoilern eigentlich. Also ja, demnächst kommt halt ein neues Projekt. Mal gucken, was da kommt. Und ja. Ja, gut, dann... Ja, ich kann nur sagen, für das Conan Café, das war ja die erste Ausgabe, ja, relativ interessant. Es gab viele Rückmeldungen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, für die vielen Rückmeldungen. Aufgrund dieser hohen Zahl kann ich leider nicht alle Namen nicht nennen. Wer mir spontan einfällt, ist einfach schöne Grüße an Herrn Morita. Das kann man sich ja gut merken. Dann gibt's noch unzählige andere. Und ja, vielen Dank für die Rückmeldung, für die Begleitung. Und die nächste Ausgabe ist dann für den 1. Juni angesetzt. Und das wird sicherlich auch wieder interessant und spannende Gäste, gute Unterhaltung, gute Fragen und natürlich auch angenehme Mahlzeiten. Ja, ja. Genau. Auf Feedback freuen wir uns natürlich immer, also auch beim Conancast, Themenpodcast, Newspodcast immer. Also wenn ihr was gut findet, schreibt uns das. Wenn ihr was schlecht findet, schreibt uns das gerne auch. Wir sind natürlich für jede Kritik offen. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Conan-Café-Ausgabe. Habt ihr ja noch einiges gut zu machen. dann hoffentlich auch mit einem Gastteilnehmer. Also da bin ich sehr gespannt, wie das denn wird. Und ja. Ich bin auch schon sehr gespannt, auf jeden Fall. Mal gucken, was da noch an neuen Fragen auf uns zukommt vom ja. Team jetzt. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende des Podcasts heute angekommen. Ist der vielleicht mal wieder ein bisschen länger als sonst, obwohl es ein kurzer Monat war, eigentlich schlimm. Aber wir haben die Filler eben ausführlich besprochen. In Deutschland ist viel passiert, also demnach sehen wir uns das bitte nach. Wir hatten ja früher mal versucht, die Podcasts 40 Minuten lang zu machen. Momentan ist ja so die Grenze, also was heißt Grenze, also der Regelfall sind ja eigentlich 60 Minuten für einen Podcast. Von daher... Ja, haben wir es jetzt, glaube ich, ein bisschen überschritten. Ich werde mal schauen, wie es dann am Ende da sein wird. Ja, ihr könnt es gerne noch auf iTunes abonnieren. Da sind wir als Conancast zu finden. Neuerdings auch mit Logo dort und mit allen Conancast, News-Podcast, Themen-Podcast und so weiter und so fort. Auch diesmal aktuell mit allen Zeiten, wie lange die Podcasts gehen. Das habe ich alles extra noch ergänzt, um das mal nochmal zu erwähnen. Dann könnt ihr gerne uns auf Twitter folgen. twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, youtube.com/conannews und ja, das Wiki, detektivconan-wiki.com, das Forum, detektivconan-forum.com und detektivconan-news.com ist unser Newsblog. Und dann sage ich danke fürs Zuhören. Sind es ja ein bisschen länger geworden und ja, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ja, wir hören uns sicherlich demnächst wieder und an dieser Stelle grüße ich nochmal einmal herzlich Lukas, Tatjana, Limi, Olli, Keybapple, Nanos93, Sarah, X0X0BC0CB, Kurt und Attilio und schließlich Conan625 und natürlich auch Herr Morita. Vielen Dank für euer Feedback. Diesen Monat. Wir hören uns natürlich nächsten Monat wieder, am ersten Sonntag, wie gewohnt. Und ich verweise gerne... Da gibt es doch noch unsere eigenen Informationen, der ein Punkt noch, was unsere Gemeinschaft betrifft. Haben wir den schon durch? Stimmt. Ja, danke für den Hinweis. Ja, bitte. Hätte ich jetzt auch nicht bemerkt. Ja, dann drücken wir mal alle auf Stopp, was? Ja, dann machen wir das mal, ne? Sieht wohl so aus. Ja,